Thank you. Leute, die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die über die Firmament waren. Und es war so. Da tobten rausend heftige Stürme. Wie Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft durchschnitten feurige Blitze. Und schrecklich rollten die Donner umher. Der Fluten stieg auf seine Heiß, in aller quiekender Regen. Thank you. Oh.